Ich nehme an, ich darf anfangen, oder? Okay, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Einführung. Auch für deine Einführung, Themen, super, ich brauche eigentlich keinen Vortrag mehr halten, du hast alles gesagt. Vielleicht noch ein paar Fußnoten zu deiner Einführung jetzt im Anschluss. Was ich versuchen werde zu tun, ist eine Darstellung, einführende, einleitende Darstellung von dem, was unter dem Begriff Postmarxismus firmiert. Das sind sehr unterschiedliche Sachen, wenn man genauer hinsieht, schon in der Einleitung angesprochen worden, verengt sich das Bild dann aber doch auf einige wenige Theoretiker und Theoretikerinnen, zu denen ich dann kommen werde. Ich möchte aber mit einer kleinen Geschichte beginnen, einer Story, nicht von Marx, sondern über Marx, einer Zeitzeugengeschichte. Man könnte diese Geschichte zu einem Titel versehen wie mit Familie Marx auf Sommerurlaub oder auch mit einem Titel wie ich einmal mit Karl Marx am Strand spazieren ging. Also nicht ich, sondern der Autor dieser Geschichte. Oder auch mit einem Titel wie philosophisch tiefgründiger, wie ich Karl Marx einmal nach dem Wesen des Seins fragte. All das ist passiert, nämlich im August 1880 besucht ein amerikanischer Journalist für die New Yorker Zeitschrift The Sun Karl Marx in seinem Sommerurlaub, Sommercottage, im August, wie gesagt, in Ramsgate, einem Seebad, das die Londoner besucht haben. Und dieser Journalist unterhält sich den ganzen Tag mit Karl Marx, über Politik natürlich. Er befragt ihn zur Situation in Russland, in Deutschland, in Frankreich, in England. Karl Marx gibt bereitwillig Auskunft. Karl Marx kennt sich überall aus, stellt der Journalist fest, auch was die politische Situation in den USA betrifft, kennt sich Karl Marx aus, sie diskutieren den ganzen Tag. Dieser Bericht erscheint dann im September 1880 in The Sun. Interessanterweise kommt Karl Marx, das ist nicht so wie bei heutigen Interviews, in diesem Zeitungsbericht kein einziges Mal zu Wort, beziehungsweise als O-Ton nur ein einziges Mal zu Wort, nämlich mit einem Wort. Am Schluss dieses Erlebnisberichts, dieses Journalisten, der Marx mit großer Sympathie gegenübertritt. Und dieser Journalist erzählt nun, dass nachdem sie eben den ganzen Tag über Politik geredet haben, Karl Marx ihn einlädt, mitzukommen an den Strand, wo seine Familie Picknick macht. Karl Marx und der Journalist gehen an den Strand, sie treffen dort die Frau von Marx, die beiden Töchter von Marx, die Schwiegersöhne von Marx, die Enkelkinder von Marx. Sie trinken Wein oder was weiß ich was. Und irgendwann sagt Marx, so gehen wir jetzt, der Abend kommt, nicht? Die Sonne geht, beginnt unterzugehen. Karl Marx sagt, gehen wir jetzt ein bisschen spazieren am Strand. Und ich lese jetzt vor, was der Journalist, wie der Journalist diese Begebenheit darstellt auf Englisch. Toward nightfall, he and his sons-in-law part from their families to pass an hour with their American guest. And the talk was of the world and of man and of time and of ideas as our glasses tinkled over the sea. The railway train waits for no man. Also der Journalist muss wieder zurück, der Zug wartet nicht auf ihn. And night is at hand. Over the talk of the day and the scenes of the evening arose in my mind one question touching upon the final law of being, for which I would seek answer from this sage. Also er denkt sich, also vielleicht schon etwas angeheitert, sie gehen am Strand spazieren und plötzlich stellt er sich die Frage nach dem letztgültigen Gesetz des Seins. Und da er nun mal schon Karl Marx bei der Hand hat, entscheidet er sich, Karl Marx danach zu fragen. Going down to the depths of language and rising to the height of emphasis, during an interspace of silence, I interrogated the revolutionist and philosopher in these fateful words, what is? And it seemed as though his mind were inverted for a moment while he looked upon the roaring sea in front and the restless multitude upon the beach. What is, I had inquired, to which in deep and solemn tone he replied, struggle. Karl Marx steht also am Strand und antwortet auf die Frage nach dem Sein mit dem Wort Kampf. Das einzige Wort, das im Laufe dieses Berichts überhaupt von Karl Marx geäußert wird. Wir wissen nicht, ob es sich so zugetragen hat. Natürlich, es wird berichtet. Es gibt auch eine seltsame Interpretation anschließend, nämlich der allerletzte Satz, der an dieses Wort Struggle anschließt. At first it seemed as though I had heard the echo of despair, but it was the law of life. Eine darwinistische Interpretation, die im Kampf, in Struggle, Karl Marx Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Seins, so etwas wie ein Lebensgesetz vermutet. Wir wissen, dass Marx das nicht gemeint haben kann, denn Marx war gegenüber dem Darwinismus, dem Sozialdarwinismus äußerst kritisch. Für Karl Marx hat der Darwinismus letztlich den bürgerlichen Konkurrenzindividualismus auf die Natur übertragen, also the survival of the fittest. Insofern kann Marx nicht Sozialdarwinismus mit Kampf gemeint haben, aber es kommt uns verdächtig vor, dass Marx nicht antwortet Class Struggle, sondern einfach antwortet Struggle. Hat also John Swinton die Klasse rausgelassen, weil er sich gedacht hat, das kann man seinen Lesern nicht zumuten, das ginge zu weit. Oder hat Marx nicht von Klasse gesprochen, sondern nur von Kampf? Eine Frage, die wir nicht beantworten können, aber eine Frage, um die sich die ganze Differenz zwischen Marxismus und Postmarxismus, vielleicht nicht die ganze Differenz, aber eine wesentliche Differenz zwischen Marxismus und Postmarxismus letztlich dreht. Und dazu werde ich auch gleich kommen. Davor noch ein Hinweis. Dieser Zeitungsbericht über ein Interview mit Karl Marx würde sich anbieten für eine wunderbare literaturwissenschaftliche Analyse. Er ist natürlich im pathetischen Stil der Zeit, aber er ist aufgebaut auf einem Kontrast. Swinton zeigt das idyllische Bild eines Strandurlaubs. Die meisten Leute auf diesem Strand sind spielende Kinder, berichtet er etwas früher. Sind spielende Kinder. Der Sonnenuntergang, die gesamte Idylle, die versammelte Familie und all das läuft hinaus auf diesen Kontrast, Kontrapunkt am Ende des Vortrags, das einzige Wort, das Marx selbst sagt, Struggle. Also das Gegenteil von dem. Aber es sagt uns etwas, denke ich, auch über das, was Marxismus tatsächlich ist. Nämlich Marxismus in seiner, sagen wir, schärfsten Form. Nämlich Marxismus ist, wenn man auf einen Strand zieht und spielende Kinder sieht und dabei den Klassenkampf sieht. Marxismus ist, wenn man, wie Marx, in die untergehende Abendsonne sieht und nicht das Naturschöne sieht, sondern den Klassenkampf sieht. Der marxistische Blick sieht, wenn er ins Theater geht, keine Vorstellung von Hamlet oder was auch immer, sondern er sieht den Klassenkampf und wenn er ins Konzert geht, hört er den Klassenkampf. Und wenn er in einer Vorlesung auf der Universität sitzt, hört er auch den Klassenkampf. Das heißt, überall ist Klassenkampf. Und das ist etwas, das man vielleicht, also man muss sagen, es ist ein bisschen wahnsinnig. Es ist etwas, was man vielleicht den Aspekt, und ich meine das gar nicht pejorativ, des Wahnsinns am Marxismus nennen kann. Des Wahnsinns nämlich in einem sehr präzisen medizinischen Sinn der Psychose. Denn die Psychose ist jener Zustand, in dem man Stimmen hört, die andere nicht hören, in dem man Dinge sieht, Halluzinationen hat, die andere nicht sehen. Und strukturell ist die Idee eines, die gesamte Geschichte antreibenden Klassenkampfes und die gesamte Gesellschaft, egal wo, bestimmenden Klassenkampfes, psychotisch, nämlich paranoid. Und mein Punkt ist, dass von postmarxistischer Perspektive dieser Aspekt des Wahnsinns am Marxismus genau jener Aspekt ist, an dem man festhalten muss. Das ist der Aspekt, an den man nicht aufgeben darf. Allerdings macht der Postmarxismus noch eine weitere Wendung. Der Postmarxismus befreit gleichsam den Klassenkampf von dieser Engführung durch eine marxistische Interpretation, die ihn reduziert oder wieder einbindet auf ein ökonomisch, in letzter Instanz ökonomisch definiertes Subjekt, einen ökonomisch definierten Akteur, die Klasse. Das heißt, der Postmarxismus befreit den Kampf von der Klasse, ohne deshalb zu sowas wie einem Sozialdarwinismus zu werden. Und wie er das macht, das möchte ich im Folgenden vorstellen. Was heißt also Postmarxismus? Ich komme gleich wieder zurück auf die Frage des Kampfes bzw. des Antagonismus. Was heißt also Postmarxismus? Und Thielmann hat es ja schon erwähnt, dass der Begriff relativ unscharf ist. Er wird seit den 80er Jahren in keiner genau geregelten Weise verwendet und beschreibt auch nicht mal eine Schule, sondern vielleicht eine bestimmte Tendenz innerhalb des Marxismus. John Lechte beispielsweise fasst unter der Eintragung Postmarxismus Leute aus unterschiedlichen Traditionen zusammen, wie Theodor Adorno, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Ernesto Laclau und Alain Touraine. Eine jüngst erschienene Einführung in Post-Marxist Theory 2005 von Philip Goldstein enthält Kapitel über Althusser, Michel Foucault, Laclau und Mouffe, Judith Butler, Pierre Macheret und Tony Bennett und John Frau, also Vertreter der Cultural Studies, diese letzten beiden. Man könnte ohne weiteres da jetzt andere Leute anhängen, man könnte Stuart Hall mit anhängen oder wen auch immer. Also in gewisser Weise ist das eine offene Reihe und man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Selbst der aus dem amerikanischen Pragmatismus schöpfende Cornel West bezeichnet seine Arbeit gelegentlich selbst als postmarxistisch. Neben dieser losen Verwendung des Begriffs Postmarxismus wird der Begriff als programmatischer Titel nur von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe verwendet, wurde auch eigentlich von ihnen geprägt, insbesondere in ihrem Buch Hegemony and Socialist Strategy, auf Englisch erschienen 1985, in der deutschen Version unter dem Titel Hegemonie und radikale Demokratie 1991. Und dann in ihren späteren Arbeiten eher liegen gelassen, wenn nicht gar aufgegeben. Ihr Postmarxismus sollte jedoch nicht mit so etwas wie Ex-Marxismus verwechselt werden, da der Bruch mit dem Marxismus auf bestimmte marxistische Traditionslinien, vor allem ökonomistische, beschränkt bleibt, historisch beginnend mit der Zweiten und Dritten Internationale. Laclau und Mouffes Ansatz ist daher nicht nur postmarxistisch, sondern er bleibt an anderen Traditionslinien des Marxismus wiederum dran, besonders an der Hegemonietheorie Antonio Gramscis. Insofern ist er zwar postmarxistisch, er ist aber zugleich auch neogramscianisch. Und solange Gramsci nicht aus der Geschichte des Marxismus herausretuschiert wird, bleiben eben auch Laclau und Mouffe als Gramscianer, als Hegemonietheoretiker innerhalb dieses Geschichtszusammenhangs irgendwie verortet. Worin also Laclau und Mouffe mit ihrer postmarxistischen Aufnahme und Radikalisierung Gramscis brechen, ist nicht der Marxismus, der ja ohnehin nur als abstrakter Allgemeinbegriff existiert, sondern bestimmte metaphysische Engführungen innerhalb des marxistischen Traditionszusammenhangs. Laclau und Mouffe argumentieren dabei aus einer Position heraus, die sowohl innerhalb wie außerhalb des Marxismus lokalisiert ist. So findet auch die von ihnen angestrebte Dekonstruktion des Marxismus im doppelten Modus der Destruktion und der Konstruktion statt. Die Totalitäts- und Determinationsvorstellung des Marxismus, gerade des Ökonomismus, wird destruiert, während das Soziale und die Politik als diskursive Räume neu konzipiert und damit auch aufgeschlossen werden für hegemoniale, im Sinne Gramscis, wir kommen noch darauf zurück, hegemoniale Artikulation. Deswegen betonen auch Laclau und Mouffe diese Doppelgesichtigkeit des Namens Postmarxismus. Zitat: Wenn jedoch unser intellektuelles Projekt in diesem Buch postmarxistisch ist, dann ist es augenscheinlich ebenso postmarxistisch. Diese Betonung der Verschränkung unterscheidet Postmarxistinnen von Ex-Marxistinnen und ermöglicht, so denke ich, eine Reihe produktiver theoretischer und politischer Verschiebungen in der marxistischen Debatte. Worin besteht also diese Dekonstruktion des Marxismus? Kommen wir wieder zurück zu diesem Einleitungsbeispiel dieser Einleitungsstory über Struggle, also Antagonismus. In Karl Marx selber, habe ich ja gesagt, bleibt unklar, bei diesem Zitat, meint er denn nun klar Struggle? Man muss davon ausgehen. Oder gibt es gute Gründe, auf den Begriff Class in der Kombination Class-Struggle zu verzichten? Eine Ambivalenz ist erkennbar im Werk von Marx zwischen einer ökonomistischen Logik und einer politischen Logik in der Definition von Struggle. Und auf diese Ambivalenz weist Ernesto Laclau in seinen jüngeren Arbeiten hin, zum Beispiel einem Text von Laclau, den er zusammen mit Judith Butler und Slavoj Žižek in dem von ihnen zusammen verfassten Buch Contingency, Hegemony, Universality hat. Also jeder hat dort seinen eigenen Text drin. In so einem Text stellt er zwei Passagen aus der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie des jungen Marx einander gegenüber. Zwei Passagen, die im Text bei Marx fast direkt nebeneinander liegen, die aber genau diese zwei unterschiedlichen Logiken artikulieren. Und ich zitiere jetzt aus Marx, also aus der Kritik, aus der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Zitat: Das Proletariat beginnt erst durch die hereinbrechende industrielle Bewegung für Deutschland zu werden, denn nicht die naturwüchsig entstandene, sondern die künstlich produzierte Armut, nicht die mechanisch durch die Schwere der Gesellschaft niedergedrückte, sondern die aus ihrer akuten Auflösung, vorzugsweise aus der Auflösung des Mittelstandes, hervorgehende Menschenmasse bildet das Proletariat. Wenn das Proletariat die Auflösung der bisherigen Weltordnung verkündet, so spricht es nur das Geheimnis seines eigenen Daseins aus, denn es ist die faktische Auflösung dieser Weltordnung. Also, das Proletariat geht hervor aus dem sich auflösenden Mittelstand. Es ist die Menschenmasse, die dadurch freigesetzt wird. Und als solche ist es bereits die Auflösung der Weltordnung. Das, wird Laclau sagen, beschreibt den Nullzustand von Hegemonie. Und jetzt kommen wir zu einer Passage gleich nebenan, in der Marx die Logik der Hegemonie entdeckt. Also praktisch schon eine Hegemonietheorie avant la lettre, das heißt vor Gramsci, lange vor Gramsci entwirft. Zitat: Worauf, fragt Marx, beruht eine teilweise eine nur politische Revolution? Darauf, dass ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft sich emanzipiert und zur allgemeinen Herrschaft gelangt, darauf, dass eine bestimmte Klasse von ihrer besonderen Situation aus die allgemeine Emanzipation der Gesellschaft unternimmt. Damit die Revolution eines Volkes und die Emanzipation einer besonderen Klasse der bürgerlichen Gesellschaft zusammenfallen, damit ein Stand für den Stand der ganzen Gesellschaft gelte, dazu müssen umgekehrt alle Mängel der Gesellschaft in einer anderen Klasse konzentriert, dazu muss ein bestimmter Stand, der Stand des allgemeinen Anstoßes, die Inkorporation der allgemeinen Schranke sein, dazu muss eine besondere soziale Sphäre für das notorische Verbrechen der ganzen Sozietät gelten, sodass die Befreiung von dieser Sphäre als die allgemeine Selbstbefreiung erscheint. Damit ein Stand par excellence der Stand der Befreiung, dazu muss umgekehrt ein anderer Stand der offenbare Stand der Unterjochung sein. Hier haben wir wieder den Antagonismus zwischen Befreiung und Unterjochung. Eine Reihe bemerkenswerter Differenzen gibt es zwischen diesen beiden Absätzen, auf die Laclau hinweist. Im ersten Abschnitt, so beobachtet Laclau, resultiert Emanzipation aus der akuten Auflösung, wie Marx sagt, des gesellschaftlichen Bandes. Dies hängt mit der Annahme einer zunehmenden Proletarisierung des Mittelstandes und der Bauernschaft zusammen, mit dem teleologisch garantierten Ergebnis eines letzten Showdown zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie. Das Proletariat stellt hier die unmittelbare Inkarnation der Universalität dar, letztlich der Menschheit. Denn die Befreiung des Proletariats als universale Klasse impliziert die Befreiung der Menschheit. Im zweiten Abschnitt wird nicht von einer unvermittelten Universalität ausgegangen, nicht eine universale, sondern eine bestimmte, eine partikulare Klasse übernimmt die Funktion allgemeiner Herrschaft, doch sie bleibt dabei partikular. Und das ist exakt die Logik der Hegemonie, wie sie später Gramsci entdeckt hat. Ein bestimmter Teil der Gesellschaft gibt vor, das Gesamte der Gesellschaft zu inkarnieren, darzustellen, aber nicht im Sinne einer teleologischen Geschichtsphilosophie. Er ist nicht das Ganze, sondern er gibt es nur vor und er wird es auch nie werden, sondern er bleibt immer ein partikularer Teil. Also die potenzielle Universalisierung dieser partikularen Klasse hängt dabei vom antagonistischen Ausschluss eines Stands der Unterjochung ab. Das heißt, die partikulare Klasse kann diese vorgebliche Rolle der Universalität nur übernehmen, indem sie einen Antagonismus produziert gegenüber einer anderen partikularen Klasse, die ihrerseits die Universalität der Unterjochung, die Universalität der Ausbeutung, die Universalität des, wie Marx so schön sagt, notorischen Verbrechens darstellt. Daraus schließt Laclau, dass in diesem Fall, in diesem zweiten Fall, Machtverhältnisse und Verhältnisse politischer Vermittlung im Spiel sind, während im ersten Fall die Universalität des Proletariats durch ökonomische Zwangsgesetze garantiert wird. Und wie Laclau erst jüngst in einem Rückblick formuliert hat, durchzieht diese Ambiguität zwischen einem ökonomistischen oder wie er es nennt, objektivistischen Geschichtsverständnis und einem politischen antagonistischen Geschichtsverständnis das gesamte Werk von Marx. Ich zitiere Laclau in einem jüngst erschienenen Rückblick auf die Arbeit der letzten 30, 40 Jahre. Geschichte war für Marx zuallererst ein vollkommen objektiver Prozess, der beherrscht wird vom Widerspruch zwischen sukzessiven Systemen von Produktionsverhältnissen, die die Gesellschaft organisieren, und der Entwicklung der Produktivkräfte. Den Inbegriff dieser objektivistischen Sichtweise bildet das Vorwort der Kritik der politischen Ökonomie, wo gesellschaftliche Antagonismen eine eindeutig zweitrangige Rolle spielen, als verzerrte Spiegelungen einer zugrunde liegenden Notwendigkeitslogik. Andererseits aber behauptete der Marxismus, die Geschichte der Menschheit sei eine Geschichte der Klassenkämpfe gewesen, um eine berühmte Formulierung aus dem Manifest zu zitieren. Ich kam mehr und mehr zu der Überzeugung, dass es unmöglich ist, diese beiden Sichtweisen miteinander zu vereinbaren und dass die sogenannte Krise des Marxismus zu einem Großteil aus dieser Unmöglichkeit resultierte. Ein nicht unwesentlicher Teil der weiteren Arbeit Laclaus wird darin bestehen, diesen zweiten Aspekt auszuarbeiten und mit Gramsci den Aspekt des Antagonismus und die Logik der hegemonialen Artikulation, also das Verhältnis von Universalität und Partikularität auszuarbeiten. Zitat weiter. Was aber ist mit dieser zweiten Sichtweise, die der rigiden Vorstellung gesellschaftlicher Beziehungen die Zentralität gesellschaftlicher Antagonismen in Marx Begriffen den Klassenkampf entgegenstellte? Obwohl die Klassenbegrenztheit dieser Sichtweise sicher in Frage gestellt werden konnte, hatte doch die Bedeutung des antagonistischen Moments keineswegs an Relevanz verloren. Man musste, so viel war sicher, ein neues Bewusstsein dafür gewinnen, was die antagonistische Relation ausmacht. Insbesondere war diese Relation auf eine Weise zu denken, die sie nicht just an jenen Orten fixierte, welche durch die objektivistische Konzeption zugewiesen worden war. Das war der Ausgangspunkt unseres Postmarxismus. Worin unterscheidet sich nun dieser, die antagonistische Relation privilegierende Postmarxismus, wenn nicht vom ganzen Marx, denn den gibt es nicht, so doch von bestimmten orthodoxen Marxismen? Zumindest vier Verschiebungen wurden innerhalb der marxistischen und dann auch allgemeiner sozialwissenschaftlichen Debatte durch Laclaus und Mouffes Buch Hegemonie und radikale Demokratie angestoßen. Und zwar erstens kommt es über die Stärkung der kamscheanischen Tradition innerhalb des Marxismus zu einer Schwächung ökonomischer Determinismen. So kritisieren Laclau und Mouffe im politisch-historischen Teil von Hegemonie und radikale Demokratie am Marxismus, vor allem am orthodoxen Marxismus, vor allem dessen Totalitätsanspruch, Klassenreduktionismus, Revolutionismus sowie dessen historischen und ökonomistischen Determinismus. Das ist eine Kritik, die wird an Kautsky durchgespielt und an bestimmten orthodoxen Varianten. Kritisiert werden also jene Marxismen, die den Anspruch erheben, die Totalität der gesellschaftlichen Phänomene zu erklären, indem sie diese auf ökonomische Basisprozesse zurückführen und oder einer historischen Teleologie einschreiben. Oder auch die, die davon ausgehen, dass die universale Klasse, die Menschheit, die gesamte Menschheit, qua Revolution ein für alle Mal befreien wird. Also die Vorstellung einer endgültigen Befreiung. Ein erweitertes Hegemoniekonzept wird es Laclau und Mouffe erlauben, die strenge topografische Ebenenunterscheidung zwischen Basis und Überbau zu unterlaufen. Hegemonie wird zum zentralen Konzept einer Gesellschaftstheorie, der, wenn man so will, ihr Gegenstand, nämlich Gesellschaft als objektive Totalität, abhanden gekommen ist und die nun die kontingenten politischen Bemühungen um die partielle Konstruktion von Gesellschaftseffekten beschreiben muss. So verfolgen Laclau und Mouffe in zwei Kapiteln ihres Buches die Genealogie des Hegemoniebegriffs von der russischen Sozialdemokratie bis zu Gramsci, um daraus dann durch den Einbau durchaus poststrukturalistischer Theorieelemente ihre eigene Form der Hegemonietheorie zu entwickeln. Mit Hegemonie, nunmehr konzipiert als Logik des Politischen, unterlaufen sie die marxistische Ebenenunterscheidung zwischen der ökonomischen Basis und Politik als Überbau. Das Politische lässt sich nicht länger auf ein bestimmtes Feld oder eine Ebene von Gesellschaft reduzieren, auch nicht auf ein bestimmtes Teilsystem von Gesellschaft, sondern wird verstanden als jenes Terrain, in dem soziale Objektivität gerade definiert, gerade gegründet wird, artikuliert wird. Als strategisches Terrain hegemonialer Artikulationen, auf dem also hegemoniale Verhältnisse der Universalität und der Partikularität hergestellt werden. Und das umfasst, dieses Terrain umfasst alle Bereiche der Zivilgesellschaft, der Ökonomie, wie auch des Staates im engeren Sinn. Also eine übergreifende Logik, die weder in Ebenen noch in Systemunterscheidungen zu denken ist. Alle sozialen Relationen sind hegemoniale Artikulationen geöffnet, während die Kategorie von Gesellschaft als Gesamtensemble angebbarer Teilbereiche kein theoretisch gültiges Objekt mehr darstellt für diese Form der Sozialtheorie und politischen Theorie. Zweitens und daran anschließend dekonstruieren Laclau und Mouffe die privilegierte Rolle der Ökonomie im Marxismus durch einen discursive turn, den sie in die marxistische Diskussion einführen. Das Soziale wird nun gleichumfänglich mit dem Diskursiven, Gesellschaftstheorie wird zu Diskurstheorie, politische Analyse zu Diskursanalyse. Dahinter verbirgt sich keineswegs ein weiterer Reduktionismus, denn Diskurs bei Laclau und Mouffe ist kein bloßer Teil des ideologischen Überbaus, sondern umfasst sowohl linguistische wie nicht-linguistische Praxen, inklusive deren Verfestigung in soziale Institutionen, Strukturen und Funktionen. Diskurs und darin eingeschlossen Macht, Anspielung auf Foucault, ist deshalb nicht länger als eine Ebene sozialer Wirklichkeit zu verstehen, sondern wird zum eigentlichen Medium, in dem gesellschaftliche Wirklichkeit verhandelt und fixiert wird. Auf diese Weise erheben Laclau und Mouffe den Hegemoniebegriff Gramscis nicht nur zum Schlüsselkonzept einer allgemeinen Sozialtheorie, sondern operationalisieren Hegemonie zugleich diskursanalytisch. Das bringt weder Ökonomie noch Staat zum Verschwinden, wie gelegentlich unterstellt wird, also Laclau und Mouffe unterstellt wird. Es erzwingt allerdings die theoretische Rekonzeptualisierung von Ökonomie und Staat als Schnittmengen einer Vielzahl von Diskursen, Rechnungsdiskursen, Informationsdiskursen, Autoritätsdiskursen, technologischen Diskursen und so weiter, die jene traditionell strikt unterschiedenen Ebenen von Basis und Überbau oder von Staat und Gesellschaft durchkreuzen und quer zu diesen liegen. Schließlich wird das Phantasma ökonomischer Zwangsgesetze endgültig verabschiedet, denn wenn Ökonomie, dasselbe geht auch für den Staat im engen Sinn, letztlich wie jede andere Sphäre der Gesellschaft diskursiv strukturiert ist, dann wird auch sie zum Terrain politischer und mithin hegemonialer Auseinandersetzungen und Artikulationen und Reartikulationen. Das heißt, sie wird für mögliche politische Interventionen offen. Die Konsequenzen für die Gesellschaftstheorie in der marxistischen Tradition sind deshalb auch relativ dramatisch. Da für Laclau und Mouffe das Diskursive eben immer hegemonial geformt wird, da es also keinen Diskurs gibt, der nicht zugleich Ausdruck hegemonialer Artikulation ist, bleibt Hegemonie der Name für die jetzt diskurstheoretisch zu fassende operative Logik des Politischen und werden Hegemonietheorie und Diskurstheorie zu sowas wie Gesellschaftstheorie im Allgemeinen. Der dritte Punkt, die dritte Verschiebung. Drittens führt die Kritik am Klassenreduktionismus orthodoxer Marxismen zu einer neuen Sensibilität gegenüber politischen Kämpfen, die nicht aus den scheinbar objektiven Bedingungen der Klassenlage ableitbar sind. Wenn das Politische auf keiner tieferen Instanz gegründet ist, wenn es umgekehrt gerade konstitutiv in Bezug auf das Soziale ist, dann wird kein einziger sozialer Akteur eine ontologisch privilegierte Rolle in der Gesellschaft in Anspruch nehmen können. Das heißt, als politischer Akteur verliert Klasse ihr ontologisches Privileg gegenüber anderen Akteuren. Zugleich verliert auch die Partei ihr Privileg gegenüber anderen Organisationsformen. Und stattdessen sind wir mit einer potenziell endlosen Kette sozialer Akteure konfrontiert, die ihre Identitäten wie Geschlechtsidentität, Ethnizität, sexuelle Orientierung und so weiter um alles andere als um einen Klassenkern herum artikulieren. Weil es in der marxistischen linken Tradition alle gesellschaftlichen Kämpfe ausschließlich oder hauptsächlich unter der Perspektive ihres Klassencharakters zu beurteilen, so wurde es mit der Desintegration der Klassenparteien und dem vermehrten Auftreten eigensinniger Kämpfe, das ist ja auch eine historische Entwicklung, politisch unmöglich, diese umstandslos auf Nebenwidersprüche zurückzuführen bzw. einem Hauptwiderspruch zu subsumieren. Zitat dazu Laclau und Mouffe. Der unbefriedigende Begriff neue soziale Bewegungen, sagen sie, fasst eine Reihe höchst unterschiedlicher Kämpfe zusammen. Urbane, ökologische, antiautoritäre, antiinstitutionelle, feministische, antirassistische sowie ethnische, regionale oder sexuelle Minderheiten. Ihr gemeinsamer Nenner wäre ihre Unterscheidung von Arbeiterkämpfen als Klassenkämpfen. Es ist sinnlos, auf der problematischen Natur dieses letzteren Begriffs zu bestehen. Er verschmelzt eine Reihe ganz unterschiedlicher Kämpfe auf der Ebene der Produktionsverhältnisse, die sich von den neuen Antagonismen dadurch unterscheiden, dass sie nur allzu deutlich das Beharren eines Diskurses enthüllen, der auf dem privilegierten Status der Klassen beruht. Was uns also bei diesen neuen sozialen Bewegungen interessiert, ist nicht die Vorstellung ihrer willkürlichen Zusammenfassung zu einer Kategorie der Klasse entgegengesetzten Kategorie, sondern die neue Rolle, die sie in der Artikulation dieser schnellen Verbreitung sozialer Konfliktualität auf immer zahlreichere Verhältnisse spielen, die für fortgeschrittene Industriegesellschaften heute charakteristisch sind. Das heißt, aufgrund historischer Entwicklungen greifen einstmals nur in bestimmten oder entlang bestimmter sozialer Verhältnisse, wie zum Beispiel Klassenverhältnisse, gelegene Konfliktlinien auf immer weitere Bereiche der Gesellschaft über. Und sozusagen das wird dokumentiert durch das Aufbrechen neuer sozialer Kämpfe durch das Entstehen der neuen sozialen Bewegungen. Die neuen sozialen Bewegungen sind darin neu, dass sie neue Formen der Unterordnung in Frage stellen. Während Laclau und Mouffe natürlich nicht die einzigen waren, die in den späten 1970ern und 80er Jahren das Phänomen der neuen sozialen Bewegungen entdeckten, waren sie doch sicherlich jene, die am präzisesten und schlüssigsten die Konsequenzen dieses Phänomens für ein gegenhegemoniales Projekt der Linken ausbuchstabierten. Denn mit dem Auftreten äußerst diverser Kämpfe wurde die Notwendigkeit und zugleich Schwierigkeit deutlich, sie einer gemeinsamen gegenhegemonialen Artikulation zuzuführen, ohne der einen oder anderen Gruppe ein ontologisch abgesichertes Führungsprivileg zuzugestehen. Laclau und Mouffe begegneten dieser Schwierigkeit, indem sie im letzten Kapitel ihres Buches das Projekt einer radikalen und pluralen Demokratie vorschlugen. Viertens wird also unter dem Titel einer radikalen und pluralen Demokratie ein gegenhegemoniales, emanzipatorisches Projekt formuliert. Radikal wird dieses Projekt oder kann dieses Projekt genannt werden, weil eines seiner Ziele in der Ausweitung egalitärer Verhältnisse auf immer weitere Arenen des sozialen Lebens besteht. Plural kann es genannt werden, weil die relative Autonomie der Forderungen einzelner Gruppen akzeptiert werden muss. Auch wenn diese Forderungen zu einer breiteren gemeinsamen Bewegung, zu dem, was Laclau und Mouffe eine Äquivalenzkette zwischen diesen Gruppen, zwischen diesen Forderungen, artikuliert wird. Und demokratisch schließlich kann das Projekt gelten, als demokratisch kann es gelten, weil, Zitat, die Umwandlung der liberal-demokratischen Ideologie zum Common Sense westlicher Gesellschaften die Grundlage für diese immer weitergehende Herausforderung des hierarchischen Prinzips bildet, die Tocqueville Angleichung der Bedingungen nannte. Seit der von Claude Lefort im Anschluss an Tocqueville so bezeichneten demokratischen Revolution hat sich der Diskurs der Demokratie zu einem unübersteigbaren, imaginären Horizont erweitert, an den neu auftretende emanzipative Projekte anschließen können und müssen, wollen sie hegemoniefähig sein. Also sie müssen natürlich nicht, prinzipiell, also keine Bewegung muss prinzipiell demokratisch sein, aber will sie hegemoniefähig sein, dann muss sie bis zu einem bestimmten Ausmaß an diesen imaginären Horizont der Demokratie anschließen. Von diesem Punkt aus wird Chantal Mouffe in einer Reihe von Büchern das Projekt radikaler Demokratie ausarbeiten, während Ernesto Laclau in die Debatte um radikale Demokratie mit einer Reflexion auf die Geschichte und Theorie der Emanzipation sowie auf das Verhältnis zwischen Partikularismus und Universalismus eingreifen wird. Wie leicht zu sehen ist, sind die vier erwähnten Verschiebungen miteinander verkoppelt. Ein klassistischer und ökonomistischer Marxismus wäre weder in der Lage, das Auftreten neuer sozialer Bewegungen analytisch zu fassen, noch würde ein gegenhegemoniales Projekt auf Basis einer klassenreduktionistischen Politik heute irgendeine Aussicht auf Erfolg haben. Schließlich gibt uns die diskurstheoretische Reformulierung der Hegemonietheorie Gramscis die analytischen Instrumente an die Hand, um hegemoniale Formationen angemessen beschreiben zu können, denn als Diskurstheorie geht sie weder von überkommenen Ebenenunterscheidungen noch von der essentialistischen Annahme präkonstituierter politischer Subjekte aus, also Subjekte, die immer schon da sind im sozialen Raum, ist doch die Identität dieser Subjekte sowie die Struktur hegemonialer Formationen selbst Produkt diskursiver Artikulation, hegemonialer Artikulation und nicht umgekehrt. Damit geht es nun aber darum, die Konstitution sozialer Akteure und politischer Projekte im Medium des Diskurses zu verfolgen und nicht etwa aus scheinbar objektiven, außerdiskursiven, harten Bedingungen abzuleiten. Dabei kam der Marxismus Antonio Gramscis, Laclau und Mouffe zu Hilfe. Was genau bedeutet also dessen zentraler Begriff der Hegemonie eigentlich? Besonders nach seiner Revision durch Laclau und Mouffe. Die ursprüngliche Version des Begriffs, also ganz ursprünglich natürlich ein Verhältnis eines Staates gegenüber, ein Dominanzverhältnis eines Staates gegenüber anderen Staaten, aber in der Innenpolitik ursprünglich verwendet in der Situation Russlands für eine führende Position innerhalb eines Klassenbündnisses. Und er wird entwickelt, weil in der Situation Russlands die schwach entwickelte Bourgeoisie ihrer historischen Aufgabe der Herstellung politischer Freiheit nicht gerecht wird, aus marxistischer Perspektive, leninistischer Perspektive, und die Arbeiterklasse stellvertretend eingreifen muss. So eröffnet Hegemonie den Akteuren einen gewissen politischen Handlungsspielraum, da ihre Rolle nicht ausschließlich von ihrer Klassenposition vorherbestimmt wird. Man agiert ja stellvertretend, weil eigentlich wäre es ja der Job der Bourgeoisie. Zuerst muss ja die bürgerliche Revolution stattfinden, aber die wird ihrer Aufgabe nicht gerecht, also muss man stellvertretend agieren, also ist man nicht vollständig determiniert durch die eigene Klassenposition. Doch sogleich wird der Handlungsspielraum eingeengt, insofern die Übernahme der Aufgabe rein instrumentell ist und die Identität der Klasse, die sie übernimmt, nicht tangiert. Noch bezeichnet Hegemonie also ein rein äußerliches Bündnis zwischen Klassen unter der Führung der Arbeiterklasse. Hegemonie bleibt ein Nullsummenspiel, in dem immer schon vorgängig gegebene Akteure ihre Identität unabhängig von hegemonialen Verknüpfungen beibehalten. Das Bündnis des Proletariats mit anderen Klassen ist rein manipulativ und ändert nichts an der Klassenidentität der Arbeiter. Zum gramscianischen Wendepunkt kommt es, wie Laclau und Mouffe darlegen, sobald Gramsci das Konzept hegemonialer Verknüpfung über das leninistische Konzept des Klassenbündnisses hinaus erweitert, ausdehnt. Gramscis reformulierter und erweiterter Hegemoniebegriff antwortet nun auf die historische Ernüchterungserfahrung des Ausbleibens der Revolution im Westen, der Revolutionen im Westen Europas. Die einzige gelungene sozialistische Revolution hatte ja entgegen allen Voraussagen in einem der industriell rückschrittlichsten Länder Europas stattgefunden. Unter welchen Bedingungen oder in welcher Weise könnte also, so stellt sich die historische Frage für Gramsci, die Revolution dennoch im Westen stattfinden, und zwar nachdem alle Versuche gescheitert waren? Und Gramscis Antwort lautet bekanntlich: In den Ländern des Westens mit ihrer vergleichsweise stärker entwickelten Zivilgesellschaft ist eine Revolution nicht mit der Stürmung des Winterpalasts erledigt, sondern muss in einem mühsamen Stellungskrieg, das ist sein Konzept, Stellungskrieg im Unterschied zu Bewegungskrieg, Stürmung des Winterpalasts, in einem Stellungskrieg auf dem Terrain der Zivilgesellschaft vorbereitet werden. Demgemäß übernimmt eine Klasse nicht einfach den Staat im engen Sinn, sondern, wie Gramsci so schön sagt, sie wird Staat, nämlich Staat im erweiterten Sinn. Hegemonie besteht in der Erringung moralischer und intellektueller Führung auf dem komplexen Terrain der Zivilgesellschaft, wobei der politische Akteur, in dem moralische und intellektuelle Führung zu einer höheren Synthese findet, nicht mehr eine einzelne Klasse ist, sondern, wie Gramsci sagt, ein Kollektivwille. Und so wie das politische Subjekt über das bloße Klassensubjekt hinausgeht, so gehen Gramscis Begriffe von Ideologie, als zum Beispiel organischem Zement, und das artikulatorische Prinzip des historischen Blocks, auch ein Begriff, in dem Institutionen und Apparate zu einem organischen Ganzen artikuliert sind, über die traditionelle Basisüberbauunterscheidung hinaus. Für Gramsci, so Laclau und Mouffe, sind politische Subjekte streng genommen keine Klassen, sondern organische Kollektivwillen. Entsprechend haben die ideologischen Elemente, die durch eine hegemoniale Klasse artikuliert werden, keine notwendige Klassenzugehörigkeit. Ich kann sie also nicht ableiten. Ich kann nicht sagen, also diese ideologische Position ist typisch bürgerlich oder diese ist aus den objektiven Interessen der Arbeiterklasse abzuleiten. Das hat bekanntlich noch nie funktioniert. Also das funktioniert nicht nur aus empirischen Gründen nicht, sondern weil es auch auf theoretisch unhaltbaren Voraussetzungen aufsitzt. Also Gramscis Position sei diesbezüglich eindeutig. Der Kollektivwille, so Laclau und Mouffe, ist ein Resultat der politisch-ideologischen Artikulation verstreuter und fragmentierter historischer Kräfte. Und da liegt die Krux des Problems. Denn wie lassen sich verstreute und fragmentierte historische Kräfte, verstreute und fragmentierte Elemente, diskursanalytisch beispielsweise, wenn man sich einen konkreten politischen Diskurs anschaut, verstreute und fragmentierte Forderungen bestimmter sozialer Bewegungen, wie lassen die sich miteinander artikulieren? Das heißt, wie lässt sich ein Kollektivwille aus verstreuten und fragmentierten Elementen konstruieren? Gramscis Antwort darauf ist, dass es in jeder hegemonialen Formation immer ein vereinheitlichendes Prinzip geben muss. Und das führt uns zurück zur Frage von Universalität und Partikularität und zu Antagonismus. Denn diese drei Aspekte sind verkoppelt in dem, was hegemoniale Artikulation bei Laclau und Mouffe heißen wird und was sich auch in Nuze schon bei Gramsci findet und in gewisser Weise auch bei Marx. Und ich lese jetzt abschließend, um dann das Modell davon gleichsam bildhaft an die Tafel zu malen. Abschließend nochmal diesen Ursprung der Hegemonietheorie bei Karl Marx vor. Also ich lese nochmal diesen zweiten Absatz vor und ich bitte nochmal genau hinzuhören, was Karl Marx hier sagt, denn er beschreibt das hegemoniale Verhältnis, das ich nachher gleich an die Tafel malen werde. Also, worauf, fragt Marx, beruht eine teilweise eine nur politische Revolution? Darauf, dass ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft sich emanzipiert und zur allgemeinen Herrschaft gelangt. Darauf, dass eine bestimmte Klasse von ihrer besonderen Situation aus die allgemeine Emanzipation der Gesellschaft unternimmt, damit die Revolution eines Volkes und die Emanzipation einer besonderen Klasse der bürgerlichen Gesellschaft zusammenfallen, damit ein Stand für den Stand der ganzen Gesellschaft gelte. Dazu müssen umgekehrt alle Mängel der Gesellschaft in einer anderen Klasse konzentriert. Dazu muss ein bestimmter Stand, der Stand des allgemeinen Anstoßes, die Inkorporation der allgemeinen Schranke sein. Dazu muss eine besondere soziale Sphäre für das notorische Verbrechen der ganzen Sozietät gelten, sodass die Befreiung von dieser Sphäre als die allgemeine Selbstbefreiung erscheint. Damit ein Stand, also par excellence, die Rolle des Ganzen, der Universalität unternimmt, braucht man einen anderen Stand, der die Funktion des Bad Guy übernimmt, wenn man so will. Und ich, wie schaut das jetzt aus, wenn man das eine, ist natürlich immer problematisch, sowas an die Tafel malen zu wollen, aber ich male jetzt mal den Antagonismus an die Tafel. Also das, was Karl Marx sieht, wenn er aufs Meer schaut. Da haben wir hier die verstreuten Elemente. Das sind sozusagen die spielenden Kinder am Strand. The multitude, wie Swinton sagt, also dieser englische Begriff für die Menge, die dann bei Hart und Nickel als revolutionäres Subjekt wieder auftauchen wird, als ein Begriff für eine Menge, die in alle möglichen Richtungen davonläuft. Das ist also nicht organisiert. Das sind hier, nehmen wir mal an, das sind soziale Akteure, müssen jetzt keine Kinder sein, soziale, neue soziale Bewegungen und so weiter. Diese Restless Multitude steht einem Antagonismus gegenüber und konstituiert sich zu einer Äquivalenzkette, indem es eine gleichsam phantasmatische Institution des notorischen Verbrechens, wie Marx sagt, imaginiert. Also, wenn man hier in Form von Marx-Begriffen spricht, dem Stand der Unterjochung. Aber dieser Stand der Unterjochung erfüllt eine spezifische Funktion, nämlich die Funktion der negativen Vereinheitlichung über den Antagonismus dieser unverbundenen Elemente, indem eines dieser Elemente, und das ist die Pointe, die Laclau dem hinzufügen wird, die Rolle übernimmt, die Gesamtheit dieser Kette zu inkarnieren. Das ist der Stand der Befreiung in den Begriffen von Marx. Und dieser Stand der Befreiung, der zugleich ein partikularer sozialer Stand ist, eine partikulare Klasse, wenn man so will, wird zur universalen Klasse, indem dieser Stand die gesamte Kette nun, obwohl es letztlich unmöglich ist, zu inkarnieren vorgibt. Also die Gesamtheit der sozialen Kämpfe innerhalb dieser Äquivalenzkette werden repräsentiert durch einen bestimmten Kampf, aber dieser eine Kampf ist an zwei Stellen gleichzeitig. Dieser eine Kampf inkarniert einerseits die Universalität der Kette, die Gesamtheit, und andererseits bleibt er ein bestimmter partikularer Kampf. Also der Stand der Befreiung grenzt sich ab gegenüber dem Stand der Unterjochung, und durch diese Abgrenzung, durch diesen Antagonismus, der hier konstruiert wird, erlaubt es, sozusagen wird es den Stand der Befreiung erlaubt, das Universale der gesamten partikularen Kämpfe zu verkörpern. Wenn man das diskursanalytisch fasst als Beispiel, dann wird es vielleicht noch deutlicher. Diskursanalytisch würde man hier von bestimmten diskursiven Forderungen sprechen, die zu einer Äquivalenzkette verknüpft werden. Also wenn ich mir jetzt einen Text anschaue und versuche zu analysieren. Nehmen wir das Beispiel Freedom for Nelson Mandela zur Zeit der Apartheid in Südafrika. Was bedeutet Freedom for Nelson Mandela zur Zeit, in der Nelson Mandela im Gefängnis sitzt, vom Apartheid-Regime dort ins Gefängnis geschmissen wird? Es bedeutet natürlich nicht nur eine partikulare Bedeutung, lasst Nelson Mandela aus dem Gefängnis raus. Ja, also bedeutet nicht, dass einfach diese Forderung in ihrer Partikularität, sondern es bedeutet viel mehr. Es hat eine universale Bedeutung, weil es nämlich den gesamten Diskurs der Anti-Apartheid-Bewegung gleichsam als Slogan repräsentiert und als solches den Stand der Befreiung, hätte man es gesagt, repräsentiert. Also nicht nur die Freilassung von Nelson Mandela fordert, sondern in dieser Forderung zugleich das gesamte Umstürzen des gesamten Apartheid-Regimes fordert, also einen Systemwechsel fordert. Freedom von Nelson Mandela bedeutet Ende der Apartheid. Und deshalb wird hier ein Antagonismus gegenüber dem Stand der Unterjochung, das heißt dem gesamten Apartheid-System, und Marx spricht davon, dass dieser Stand der Unterjochung, das notorische Verbrechen, also die Universalität all dessen, was schiefläuft, verkörpert. Also auch hier ist eine Form von Universalität im Spiel, aber eine negative Universalität. Und indem Freedom von Nelson Mandela eben mehr bedeutet als das, was es bedeutet, das heißt eine universalere Bedeutung hat als die partikulare Forderung selber, gelingt es diesem Slogan im Anti-Apartheid-Diskurs, die gesamte Bewegung sozusagen zu vereinen, und zwar in letzter Instanz weltweit. Das aber wiederum gelingt nur durch den Antagonismus. Das heißt, wir sehen, wenn man die Logik der Hegemonie, und damit bin ich am Ende mit dieser schönen Darstellung, es gibt noch kompliziertere Versionen davon, die erspare ich euch, wenn ich diese Logik der Hegemonie darstellt als Dialektik zwischen Partikularität und Universalität, aber diese Dialektik wiederum nicht darauf hinausläuft, dass hier dieser Stand der Befreiung eine universale Klasse per se ist, also unvermittelt sofort den Stand der Befreiung herbeiführt, nämlich eine befreite Gesellschaft, eine befreite Menschheit herbeiführt, sondern diese Dialektik zwischen Partikularität und Universalität unabstellbar bleibt, dann wird auch Antagonismus nie verschwinden. Und dann werde ich, wenn immer ich in Zukunft in den Sonnenuntergang sehe, werde ich eben nicht das Naturschöne sehen, sondern werde ich wie Marx die Marxisten und die Postmarxisten den Klassenkampf sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein aufmunterter Schluss war oder ein eher trauriger, aber...